Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Vielen Dank für alle, die mit dabei sind und zuhören. Ich möchte heute was ganz Wunderbares berichten bzw. erzählen, was sich in den letzten 2-3 Tagen zugetragen hat in einer Facebook-Gruppe. Und zwar, ich bin ja, wie ihr im Eingangsposting hören könnt, Fotografin. Und auf Facebook haben wir ganz viele solche Gruppen, wo sich ganz viele Fotografen zusammenfinden. Die meisten kennen sich gar nicht. Es geht um den Austausch untereinander und dass man sich weiterhilft oder wenn man Fragen hat, dass man halt ganz konkrete Leute findet, die sich damit auskennen und ja, so ein bisschen unter die Arme greifen können, aber auch um die Gemeinschaft und um das Zusammensein mit anderen Gleichgesinnten. Ja, und da hat eine Kollegin, ich möchte den Namen hier nicht nennen, vor ein paar Tagen reingeschrieben, dass es ihr überhaupt nicht so gut geht, dass sie im Moment ganz viele Probleme hat und so weiter und hat sich quasi im bildlichen Sinne, sage ich jetzt mal, nackt ausgezogen, weil das, was sie geschrieben hat, finde ich sehr mutig. Ich glaube, ich könnte das nicht. Und daraufhin hat sich eine andere Fotografin ein Herz gefasst und für diese Frau Geld gesammelt, wovon sie erstmal gar nichts wusste. Und dadurch ist eine so enorme Hilfsbereitschaft entstanden, dass es so Wahnsinn, was daraus entstanden ist. Also das haben sich ganz viele Leute zusammengefunden. Jeder hat so seinen Teil dazu getan, was er dazu tun konnte. Und ja, das war total Wahnsinn, Teil davon zu sein und das so zu beobachten. Und die Kollegin hat sich natürlich wahnsinnig gefreut darüber, über die Unterstützung und wir konnten ja auch eine ganz große Last schon damit abnehmen. Was ich aber in erster Linie sagen möchte, ist, ja, es gibt so viele Sachen, die man alleine so mit sich rumschleppt und ich kenne das bei mir auch und man tut sich immer echt schwer, Hilfe anzunehmen. Und dabei muss das ja gar nicht so sein. Wir sitzen ja alle irgendwo im selben Boot und müssen gucken, wo wir bleiben. Gerade mit der Selbstständigkeit ist das ja so, dass das immer so ein Risiko ist. Man weiß ja nie, ob man immer genug Aufträge haben wird und man muss immer ein wenig mehr tun und hat nie so wirklich richtig Feierabend, weil das natürlich immer mit Werbung und alles, was sonst noch dazu gehört, echt viel Arbeit und Zeit kostet. Ja, und was ich einfach sagen wollte, ist, ich habe jetzt irgendwo den Faden verloren. Ja, ich finde, wir sollten viel mehr eingestehen, wenn wir Hilfe brauchen, weil wir sind einfach nicht dazu gemacht, etwas alleine durchzustehen und etwas alleine durchzukämpfen. Natürlich möchte man das immer, man möchte es alleine schaffen, man möchte niemanden zur Last fallen und es ist ja auch irgendwie unangenehm, wenn man seine Situation so darlegen muss und ja sozusagen das alles so hinlegen muss vor die Füße von jemand anders. Und man möchte dann nicht einfach von jemandem abhängig sein, dass man nur in eine Situation rauskommt, in dem der andere sich jetzt da einbringt und hilft oder sich vielleicht verpflichtet fühlt zu helfen. Da möchte man natürlich niemanden so hineinbringen. Und wie ihr seht, ist das auch genau mein Denken und ich tue mich da auch immer noch sehr schwer. Ich selber musste als Alleinerziehende natürlich auch schon ganz oft Hilfe annehmen. Und jedes Mal, wenn ich es getan habe, konnte ich im Nachhinein sagen, ja, das war gut und es war richtig so und es war überhaupt nicht verkehrt und warum hattest du da eigentlich so viel Bammel und das musste doch gar nicht sein. Aber wir leben oft so nach einem bestimmten Denkmuster. Wir denken oft, wir müssen das oder jenes genauso tun, wie wir es gerade tun. Wir haben es schließlich nicht anders beigebracht bekommen oder wir tun es schon unser ganzes Leben so. Aber das heißt ja nicht, dass wir nie umdenken sollen oder dass wir nie anders denken können. Nur ist es ja so, unsere Denkmuster, die ja manifestieren sich auch irgendwann in unseren Herzen und dann können wir nur unser Denken verändern oder wie gesagt unser Herz verändern, wenn wir unser Denken verändern. Alles, was sich festgefahren hat, da müssen wir ran und einmal überprüfen, ist das überhaupt wahr? Stimmt das überhaupt alles so? Und was mache ich hier eigentlich? Muss ich da das alles wirklich alleine durchstehen und kann ich da nicht irgendwie doch mal jemanden zu Rate ziehen, der sich damit besser auskennt oder vielleicht mir wirklich helfen kann? Es kann ja einfach nur besser werden. Und diese Strukturen, die sich dann da quasi festgefahren haben, also wenn wir unser Denken verändern, und verändern wir quasi damit auch in erster Linie unser Herz. Und wo wir unser Herz verändern, da verändert sich unser Leben und unsere Sichtweise Sichtweise auf unser Leben und alles, was sich festgefahren hat, bekommt eine neue Perspektive. Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft in letzter Zeit, also ich mache immer manchmal so, ja, wie soll man das denn nennen? Es gibt da so einen Begriff für im amerikanischen Raum, das nennt sich Random Act of Kindness. Das heißt, man erweist eigentlich zufällig einen wildfremden Menschen eine Freude. Und das kann man ganz, ja, individuell gestalten, so wie man das gerne möchte. Ich habe das zum Beispiel so gemacht jetzt vor kurzem. Ich habe einen DHL-Fahrer einfach ins offene Fahrerfenster Schokolade auf den Sitz geworfen, während er hinten auf der Ladefläche war und das gar nicht mitgekriegt hat. Und auf dieser Schokolade habe ich so einen Zettel rangemacht mit einem Gummiband, dass ich das mache, um ihn den Tag ein bisschen zu verschönern. Und da hat er es dann entdeckt und hat laut gelacht und musste erstmal jemanden anrufen und ja, das jemandem mitteilen. Und dann habe ich das noch anders gemacht mit einem 5-Euro-Schein, den ich an einen lieben Zettel dran geheftet habe und habe diesen Zettel dann einer Frau einfach in die Hand gedrückt beim Gassigehen. Und die Frau hat geweint vor Freude und hat mir so ein bisschen von ihrem Leben erzählt. Und ja, die war gerührt und hat gesagt, dass das an dem Tag wirklich in ihr Leben passte, weil das im Moment echt nicht einfach alles ist für sie und so weiter. Sie hat ihr Herz ausgeschüttelt und mitten auf der Straße angefangen zu weinen. Aber diese Frau war auch erstmal skeptisch und sie wollte, wo ich den Zettel ihr in die Hand drückte, gar nicht angucken, ist um die Ecke gegangen und hat sich das dann für sich in Ruhe angeguckt. Ja, warum ist das so? Weil wir haben da unsere Denkmuster und unsere Strukturen und denken so, ja gut, man kriegt ja auch ab und zu so einen Zettel in die Hand gedrückt, wenn Leute betteln, da steht dann irgendwie drauf, ja, wir sind arm dran und das ist ja vielleicht auch meistens so. Und es gibt aber viele solche Vorgehensweisen. Und man ist natürlich erstmal skeptisch, wenn jemand Fremdes einen da irgendwas in die Hand drückt. Und das war die natürlich auch. Und das meinte ich mit Denkstrukturen, die sich bei uns im Herzen irgendwie manifestiert haben, sei es aus Erfahrungen oder weil wir das so gelehrt bekommen haben. Wir können da aber umdenken. Und gerade mit solchen Sachen, wo wir anderen eine Freude machen, sei es damit, dass wir einen kleinen Betrag schenken, oder und mit einem kleinen Betrag unterstützen. Und wenn es viele machen, dann macht es ganz viel aus. Oder so wie jetzt hier in dieser Sache, dass wir einfach jemanden wildfremden den Tag irgendwie verschönern. Das bleibt im Kopf bei den Menschen. Und die geben das weiter. Das ist wie so ein Lauffeuer, was dadurch entsteht. Und das können wir weitertragen. Und dazu möchte ich nochmal ermutigen, ich selber muss mir das auch immer wieder sagen, dass ich da komplett umdenken muss und mich da nicht immer so verfangen lassen sollte in diesen Strukturen. Ja, und ich möchte allen dazu ermutigen, das Gleiche zu tun, weil wenn man gibt, ist das immer schöner, als wenn man empfängt. Das ist sogar ein Bibelspruch, ein Bibelvers, der heißt, geben ist seliger als nehmen. Und das ist wirklich so. Man bekommt so viel zurück, wenn man das tut. Und die Freude, die kommt in unser Herz wieder an und es multipliziert sich, weil die Leute geben es weiter. Ja, vielen Dank für alle, die diesen Podcast gehört haben. Lasst mir gerne Kommentare da, wenn ihr das möchtet. Und wir hören uns dann sehr gerne beim nächsten Mal.